Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit Nummer 17. Ich bin Joke. Moin, ich bin Marlene. Hallöchen, ich bin Steff. So, meine ganze Energie für diesen... Das hast du sehr schön gemacht. Das ging total gut, ne? Wir trinken? Ah, wir sind Early Adopters. Wir trinken eine neue Cola, und zwar die Mojo Cola. Ja. Ja. Also ich habe meine schon halb leer. Ich habe schon getestet, angetestet. Hergestellt aus... Nein, aus Hamburg. So ein Zufall. Nee, glaubt man gar nicht. Da gibt es auch so einen Club, ne? Stößchen. Gibt es ja auch so einen Club in Hamburg, der heißt doch auch Mojo, der ne? Der heißt auch Mojo. Ob die was wohl miteinander zu tun haben? Kann ich mir nicht vorstellen, aber könnte vielleicht sein. Vielleicht doch auch, ne? Man weiß es nicht. Das ist, glaube ich, die erste Cola, die in Hamburg hergestellt wird. Nein. Ich glaube, Cola ist das Epizentrum von Hamburg. Nein. Genau. Genau so. Stößchen? Okay, Steffen möchte gerne Stößchen. Man lebt ja auch zu labern. Stößchen. Ich finde sie ja, sie schmeckt wie Cola, und ich finde sie ehrlich gesagt ein bisschen... Ich finde sie jetzt nicht so lecker. Ich finde sie nahezu wässrig. Ich finde sie ein bisschen doll süß. Ich glaube, ich... Vielleicht zu zuckerwässrig. Ja. Ich kehre zu anderer Cola zurück. Was denn? In den Schoß anderer Cola, Fritz Cola. Fritz Cola, ne? Fritz Cola ist einfach echt lecker. Ja. Gewinnt einfach mal. Da wir natürlich nicht ohne Alkohol auskommen, kommen wir natürlich schon, aber... Wollen wir heute Abend nicht. Wir wollen heute Abend nicht ohne Alkohol auskommen. Nein, wir trinken von uns, wir haben so viel zu erzählen. Stimmt, ja. Wir trinken uns empfohlenen Rotwein aus dem unteren Regal allerdings, aus dem Getränkemarkt um die Ecke. Campo Castillo Rotwein. Boah. Wurde uns empfohlen, wurde gesagt, ja, der ist okay. Ist so der Kassenschlager, wurde uns gesagt. Oh. Ja. Genau. Neuigkeiten sind, Marlene und ich, Joke, sind umgezogen. Yeah. Und wir haben einen Getränkemarkt um die Ecke. Wie vorher. Aber diesmal sind nette Leute drin. Genau, sie sind wirklich sehr nett. So. Wir leben noch in Kisten, aber es ist eine sehr gemütliche Wohnung. Wir sitzen jetzt schon wieder in der Küche. Die Uhr ist auch schon wieder da. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt hört. Bestimmt noch besser als vorher, dadurch, dass sie jetzt noch näher dran ist. Ja, die Küche ist ja ein bisschen gesqueezed, ne? Also sie ist nicht mehr so schmal wie vorher, aber dafür ist sie auch nicht mehr so lang. Sie ist ein bisschen quadratischer geworden. Ja, aber... Ja. Aber noch nicht ganz quadratisch. Heißt das, wir brauchen jetzt nochmal neues Uhrenfeedback, ob das jetzt wirklich zu doll ist oder lassen wir es... Also ich würde sagen, wir sind kurz ganz leise, dann kann man nämlich hören, ob man die Uhr hört. Ich würde sagen, man wird sie laut und deutlich hören. Wahrscheinlich, ich glaube auch, ja. Das Kind ist immer noch da, dieses Wochenende ist es jetzt nicht da, deshalb dürfen wir dann auch mal Cola trinken, damit es nicht neidisch wird. Ja, genau. Und ich darf zur Feier des Tages in der Küche rauchen, das freut mich ja ganz besonders. Knurr. Joke findet das nicht so gut, ich habe mich aber geweigert, in Produktion zu gehen, wenn ich nicht rauchen darf. Und Joke wollte gerne am Tisch sitzen. Und ich partizipiere einfach aus diesen Kämpfen. Wie immer. Wie immer. Ich kleines Schmarotzerchen. Ja, wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir jetzt nicht mehr die perfekte Familie. Ja, von der wir uns auch gar nicht richtig verabschiedet haben. Besser ist das. Wie ich auch gerade eben beim Gedanken daran, an die neue Küchenaussicht gedacht habe. Die Katzen allerdings genießen den Ausblick aus Küche und einem Zimmer in der Wohnung sehr. In den Hof, der ist echt unelegant. Es ist echt so ein kleiner... Also wirklich winziger Hinterhof, wo relativ viele Fenster rausgehen. Und wir gucken auch geradewegs in eine andere Küche hinein, wenn wir aus dem Fenster gucken. Diese Küche wird von mindestens einem St. Pauli-Fan auch bewohnt. Ja, wir wohnen ja jetzt auch St. Pauli. Das ist ja ganz großartig. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Ich glaube, in dieser Straße ist es jetzt auch gerade heute auch sehr ruhig. Jetzt auch in den letzten Stunden gewesen, weil St. Pauli auch heute gespielt hat. Ah. Deswegen ist da drüben auch niemand. Ja, genau. Ich habe auch die Milch vergessen auf dem Tisch. Ach Mensch, ja. Die haben wohl keine Katzen. Naja, aber einen Hund. Haben sie nicht einen Hund? Was war das, die mit dem Hund? Mhm. Naja, gut. Also wir haben ein paar Nachbarn und irgendjemand hat einen Hund, hat jedenfalls das Kind entdeckt. Das Kind hat einen Hund entdeckt. Aha. Und die Katzen haben Tauben entdeckt und glotzen jetzt den ganzen Tag aus dem Fenster. Genau, das hat sie das Umzugstrauma sehr schnell vergessen lassen. Die Tatsache, dass sie hier irgendwie den ganzen Tag lang Tauben zugucken können. Ja, was ist so? Gibt es noch irgendwelche Dinge, die wir noch loswerden wollen, bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen. In der Zwischenzeit hatten wir den 100. Kommentar, den wir auch schon auf Twitter gefeiert hatten. Ah ja, stimmt. Ja. Darauf hatten wir schon lange hingefiebert. Wir setzen jetzt auch, glaube ich, beim 100. fest. Wahrscheinlich. Es sind jetzt genau 100 Kommentare. Ja. Und da stagnieren wir jetzt fröhlich. Vielleicht weigert sich WordPress mehr Kommentare anzugeben. Genau, weil wir so unglaublich viele Kommentare bekommen haben. Genau. Nur 100 Kommentaren. Jetzt müssen wir anfangen, die ersten zu löschen. Um Himmels Willen, dann würden wir ja jetzt löschen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Schließlich war jetzt irgendwie der Fan der ersten Stunde und der Erste, der zum Heiter-Scheitern-Hörertreffen gekommen ist. Ja. Wollen wir mal zum Thema übergehen? Ja, gut. Ja. Na gut. Dann drehe ich mir mal eine. Also unser heutiges Thema ist nämlich Weiblichkeit. Ja. Das war irgendwie auch schon ganz schön lange auf der Liste, ne? Mhm. So. Das war sehr lange auf der Liste. Eigentlich war mal geplant, das zu machen, als ich nicht da war, ne? Genau. Und dann habt ihr es aber gar nicht gemacht, weil ich dann doch da war. Jetzt mache ich mit und bin entsprechend unvorbereitet. Ja, also wenn wir uns damals vorbereitet hätten. Ja, aber ich bin so unvorbereitet, dass ich tatsächlich als erstes fragen wollte, was ihr damit gemeint habt. Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird es sich auch nicht decken mit dem, was wir vor einem Dreivierteljahr irgendwie mal so im Kopf hatten. Ich denke auch. Ich glaube, also ich kann zumindest sagen, dass ich noch ziemlich genau weiß, dass ich damals darüber, also dass es mir wichtig war, nicht über Femininität zu sprechen und auch nicht über Frau sein oder sonst irgendwelche Dinge, die gerne mal synonym damit. Dunkle Seite der Macht. Ach, ich habe gerade den Bildschirm dunkel gemacht. Also dass es nicht darum geht, also dass ich die Idee ganz schön fand, dass es nicht darum geht, über andere Dinge zu sprechen, die auch gerne synonym mit Weiblichkeit benutzt werden, sondern tatsächlich um den Begriff Weiblichkeit. Dass wir damit verbinden. Dass wir irgendwie. Ja. Aber was ist denn der Begriff Weiblichkeit? Also. Ja, sag doch mal. Nee. Ich frage nicht und muss dann antworten. Das ist unfair. Naja, es ging mir halt irgendwie darum, dass ja so Femininität und Frau sein und Weiblichkeit ja häufig synonym verwendet werden und ich das aber nicht finde, dass das. Dann sag mal kurz, was du findest. Also meinst du sowas, also das einfach mal sozusagen auch biologisch? Also so biologisch, weiblich, geschlechtlich verortet, zugewiesen? Oder? Könnte zum Beispiel was sein, ja. Also. Könnte man jetzt nochmal Biologie an sich nochmal, würde ich dann schon nochmal ein bisschen kritisch beleuchten, so, aber ich glaube, es ging mir vielleicht so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich glaube, damals habe ich halt schon sowas überlegt wie Weiblichkeit und also so als Begriff wird halt auch einfach nicht so oft verhandelt in so Diskussionen. Also Femininität ja schon und so, also so, sagen wir mal, so vergeschlechtlichte Ausdrucksweisen oder Sozialisierung oder was auch immer, also alles, was so, das wird ja schon relativ häufig diskutiert. So in meinem Umfeld. Aber zum Beispiel vielleicht sowas wie, also das ist jetzt ja schon relativ doll definiert, ne? So, aber also ich will da jetzt gar nicht unbedingt jetzt so die riesen Definition sofort hier auf den Tisch knallen und mit der müssen wir jetzt leben oder so. Aber ich finde es halt zum Beispiel schon ganz interessant, dass es ja relativ viele Leute in meinem Umfeld gibt, egal in was für einem vergeschlechtlichen Raum sie sich bewegen oder in was für einem Geschlechtsraum oder wie auch immer man das nennt, oder Genderraum, ich finde das manchmal so ein bisschen überstrapaziert, aber gut, ein weibliches Geburtsgeschlecht zugewiesen bekommen haben und das aus bestimmten Gründen. Und das wird aber relativ selten thematisiert, auch aus guten Gründen, wie ich finde. Aber trotzdem existiert ja die Tatsache, dass viele Leute irgendwann mal das in ihre Geburtsurkunde zum Beispiel reingeschrieben bekommen haben. Also nur nochmal, damit ich jetzt mitkomme, du differenzierst jetzt erstmal grob, ohne jetzt total doll schon einzusteigen und ohne jetzt alles Mögliche nochmal zu hinterfragen und zu kritisieren. Also erstmal so ein bisschen oberflächlich, wäre Femininität für dich was Soziales, also Konstruiertes, also irgendwie Gemachtes und Weiblichkeit erstmal was Biologisches. Ja. Mit dem Zusatz, dass auch die Biologie nicht natürlich ist oder nicht nichts Ursprüngliches ist, sondern auch geformt wird oder konstruiert ist oder bestimmten Ansichten unterliegt oder bestimmten Moden folgt oder was auch immer. Ja, so grob erstmal schon, wobei ich das auch schon sehr interessant finde, dass diese Linie da gezogen wird. Also auch das finde ich betrachtenswert. Aber so würdest du es jetzt erstmal würde ich sozusagen, wenn man jetzt Weiblichkeit von Femininität abgrenzen möchte, so als, dann könnte man die Linie da ziehen, ja. So, also erstmal so ganz grob. So. Also es geht dir bei Weiblichkeit um das, was bei der Geburt irgendwie zugewiesen wird, möglicherweise, und bei Femininität um einen Ausdruck. Erstmal. Ja, wobei... Ja, nee, erstmal um so einen Ausgangspunkt zu haben. Ja. Ich war mir nämlich von Anfang an gar nicht so richtig klar, was ihr diskutieren wolltet, als es um Weiblichkeit ging. Ich hätte einen komplett anderen Vorschlag. Also ach ich hätte ja. Deswegen, also wenn ich hatte gerade so überlegt, was dieses Kite-Ding eigentlich für mich bedeutet und hatte das jetzt erstmal über Männlichkeit irgendwie mal so versucht festzumachen. Tatsächlich, also keine Ahnung, in Zusammenhang mit einem von vor vielen Jahren besuchten Seminar, das sich irgendwie mit Männlichkeiten in historischen Kontext zusammen auseinandersetzte, dachte ich, okay, da gab es ja auch irgendeine Idee von von diesem Kite, was da irgendwie hinter männlich geklebt ist, dann könnte man es ja vielleicht mal austauschen und mit Weiblichkeit irgendwie probieren. Und deswegen würde ich sagen, dass eben Weiblichkeit, oder es passt halt irgendwie für mich gefühlt auch ein bisschen besser, halt sowas ist, was gesellschaftlich an einen herangetragen wird. Also sowas wie Weiblichkeitsbilder. Oder also so, dass eben das ist was, weil ich irgendwie unterschiedlich dann als Frau oder weiblich oder irgendwie verortet bin und deswegen gewisse Bilder an mich herangetragen wird. Also gewisse, und dass vielleicht das für mich die Ebene ist, wo ich Weiblichkeit verorten würde. Also sowas wie, das ist nichts, was ich habe. Es ist auf jeden Fall, es ist nicht nur was Körperliches und es ist nicht nur was Soziales. Es ist nicht nur was ich irgendwie mir aneignen kann, sondern es ist immer etwas, auch was ich nicht greifen kann. Also ich finde es nämlich ziemlich schwierig zu verorten und ich könnte das zum Beispiel jetzt nicht mit, ich könnte, oder ich wüsste nicht, wie ich das zum Beispiel von Femininität trennen kann. Ja doch, ich glaube, ich kann das schon ganz gut trennen. Ich glaube, da ist Femininität für mich tatsächlich eher ein Ausdruck. Was dann sehr situativ oder sehr... Was sehr prozesshaft ist oder sehr... Ja, vielleicht. Ja. Und ich finde ja, das, was du gesagt hast, das finde ich auch, also so dieses Ganze, dieses mit den Bildern und so, das würde ich schon auch sagen, also das geht ja eigentlich ganz gut zusammen, weil diese Bilder, die werden ja aus einem bestimmten Grund an dich herangetragen. Ja. Nämlich, weil irgendwann mal relativ früh in deinem Leben, vielleicht sogar schon davor, irgendwie irgendwas festgestellt wurde, was halt das alles nach sich zieht. Irgendwie. Also bei den meisten ist es ja nicht bei allen so, aber bei den meisten ist es ja so. Ja, ich glaube, vor 25 Jahren hat bestimmt auch schon mal jemand gesagt, das ist ein Mädchen. Und jetzt, wenn ich das Kind von der Schule abhole, kommt es auch wieder. Ist ein Mädchen. Naja. Aber ich finde es halt sehr, sehr spannend. Also ich finde auch, dass dieser Begriff Weiblichkeit wenig verwendet wird, auch gerade in irgendwelchen Gender-Queer-Kontexten, dass eben dann eher sich auf andere Begriffe zum Beispiel zurückgezogen wird oder nicht zurückgezogen, sondern also so lieber vielleicht auch eher so flüchten auf andere Begriffe, die vielleicht dann eben nicht so belegt sind oder also so oder erstmal nicht so belegt sind, die zum Beispiel englischsprachig, also irgendwie so Gender irgendwie für sich zu fühlen, ist einfach leichter als dann sowas wie Weiblichkeit sich zu nehmen und da irgendwie zu sagen, alles klar, der Begriff ist mir jetzt so wichtig, dass ich den irgendwie behalte und damit arbeite mit meiner Weiblichkeit. Wobei ich bin mir sicher, das machen bestimmt ganz viele, aber die werden sich wahrscheinlich wieder in anderen Ecken bewegen oder so oder unter anderen Begriffen vielleicht sich finden. Na, ich vermute, dass das auch daran liegt, dass wir ja auch jetzt schon bei Weiblichkeit schon ziemlich doll auch an so einem biologischen Ding dran kleben. Und Biologie und Queer sind ja jetzt nicht so Freunde, ne? Nicht so dicke Freunde. Ich würde dann ja vielleicht, also vielleicht schmeiße ich mich auch nochmal in die Definitionshölle hier mit rein. Sind übrigens Bilder drin. Bilder hinten in der Cola. Stimmt. Die von der Premium-Cola sind aber lustiger. Da gibt es sowas wie Einhörner. Ich sehe hier so zwei Menschen. Ich auch. Mit einer Cola-Flasche in der Hand. Also weit bin ich noch nicht. Die Cola-Flasche ist noch. Zum Fieber an. Ich sehe nur. Stefan gespoilert. Ich sehe nur einen Kopf. Ja, aber jetzt mal nicht vom Thema ablenken hier. Du wolltest gerade was sagen, oder? Ja. Jürgen wollte sich in die Definitionshölle stürzen. Hölle stürzen, genau. Komm, wir fangen nicht auf. Ja? Ihr seid so großzügig. Nicht wahr? So sanft. So. Oh. Ärger. Genau. Ich suche auf der Suche nach Ärger. Also ich setze nochmal da an, dass ich nämlich glaube, dass Femininität einfach viel einfacher, zu, zu begreifen ist. Weil, oder zumindest für mich zu begreifen ist, weil das, was ich mit Femininität verbinde, ist einfach was so im Großen und Ganzen Konstruiertes. Also darunter verstehe ich halt so ein möglicherweise dann sogar bewusst selbst gewählten Ausdruck von Sachen, die in einem gesellschaftlichen Zusammenhang irgendwie auf irgendeiner Linie eher dem Femininen zugeordnet werden und daraus nehme ich mir dann irgendwelche Attribute raus und die setze ich dann ein und das ist dann feminin. Mhm. Also irgendwie sowas. Und das muss erstmal überhaupt gar nichts mit irgendwelchen war schon immer so, muss so sein, ist so geboren oder was auch immer zu tun. Mhm. Sondern ich selbst habe wenig Probleme, Femininität als was Konstruiertes zu begreifen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch einfacher als Weiblichkeit, weil ich bei Weiblichkeit sehr schnell ins Schwimmen gerate. Anders wiederum als da sind wir jetzt wahrscheinlich auch schon so bei so Wortdefinitionen, ne? Also zum Beispiel würde ich dann auch nochmal so Weiblichkeit und weiblich trennen voneinander. Mhm. Und bei weiblich habe ich das Gefühl, dass das auch relativ einfach ist, weil es so einen sehr engen Kontakt mit Biologie einnimmt, wo man das dann kennt aus so sehr dichotomen Aufteilungen von Geschlecht, männlich und weiblich. Und dann geht es da erstmal so, also ich spreche jetzt von so einer Konsensebene aus, also größeren gesellschaftlichen Konsensebene, mit der ich möglicherweise nicht übereinstimme, da wäre dann weiblich halt was relativ Körperliches, würde ich sagen. Also weiblich ist dann das eine von zwei Geschlechtern und das koppelt sich dann irgendwie an Gene oder an Körperlichkeiten oder an Hormone oder was auch immer man jetzt heranziehen möchte, um das zu bestimmen und ist halt das Gegenteil von männlich oder so. Möchte ich natürlich schön dazu sagen, dann noch, dass es natürlich so einfach dann nicht ist. Und auch das weiblich, was ich jetzt gerade versucht habe zu definieren, stark konstruiert ist oder auf Konsens beruht oder auf Scheitern. Auf Scheitern. Ja. Auf wissenschaftlichen, irgendwann mal festgelegten Erkenntnissen. Quasi Erkenntnissen. Und dann Weiblichkeit, ich finde es ja gar nicht so schlecht, was du gesagt hast. Oder ich finde es eigentlich ganz gut, was du gesagt hast. Dass das wiederum dann noch was ist, was vielleicht in Verbindung mit Biologie an einen herangetragen wird. Ich finde es tatsächlich schwierig zu differenzieren, was genau eigentlich Weiblichkeit sein soll. Ist ja vielleicht auch nicht so wichtig, dass genau. Doch, ich finde das, ich finde das relativ wichtig, weil ich glaube immer, wenn man an so Wörter gerät, wo man merkt, dass man so Schwierigkeiten hat, die zu definieren, dass die einem so entgleiten, habe ich schnell das Gefühl, dass das dazu verhilft, sie zu naturalisieren. Ja. Also wenn ich irgendwie Weiblichkeit habe und sage, weiß ich jetzt auch nicht genau, was das ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was darunter verstanden wird, dann gerät es sehr schnell in so einen Bereich des Unerklärlichen und dann halt schnell des Natürlichen oder des So-Seinen oder sowas. Und das finde ich per se schon mal schwierig. Ich werde jetzt mal den Castillo verteilen. Machen. Steff hat schon wieder Fuchs, du hast die Gans gestohlen gehört. Das müssen wir jetzt kurz erklären, ne? Nö, müssen wir nicht. Denn wenn ehemaliger Mitbewohner hat mich mal darauf hingewiesen, wenn man eine Weinflasche frisch ausgießt, dann macht das erste Glucksen. Wenn man nicht ja zwischendurch eine Pause macht, erinnert an Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Genau so. Ja, dann probiere ich mal. Prost. Sehr lecker. Ja, dann wurden wir gut beraten. Ja. Jetzt bin ich in meinen Gedanken irgendwie hingeblieben. Was ich sagen wollte, war, mit dem muss man ja nicht unbedingt, ging auch eher so darum, dass das ja vielleicht jetzt nicht unbedingt das Ziel sein muss von uns jetzt hier, jetzt so eine endgültige oder für uns irgendwie für uns jetzt erstmal so stehende Definitionen zu finden. So. Aber da noch, da, also das finde ich, also ich finde das schon sehr interessant. Also gerade deswegen fand ich ja diesen Begriff Weiblichkeit auch so interessant, weil es halt wirklich. Das finde ich wirklich auch echt schwer zu greifen. Also da stimme ich dir total zu, dass es wirklich was sehr Schwieriges ist, so da so Ideen zuzukriegen und sich nicht mit den eigenen anderen Ideen, die man so hat, so sich selbst im Weg zu stehen und so. Also was mir eben eingefallen ist, ist, dass als ich so ein kleines Kirchen war. Und also ich benutze das ja gerne irgendwie so, da versuchen an diesen Punkt in meinem, ne, mich so zurückzuerinnern an die Zeit, in der ich mich dann so angefangen habe, so sehr intensiv so mit meiner eigenen Geschlechtlichkeit oder mit meinem eigenen Gender oder mit meiner eigenen Geschlechtsidentität oder wie man immer das auch nennen möchte, irgendwie auseinanderzusetzen und dann da eben auch so bestimmte Identitätsbilder von mir entwickelt habe oder so, die dann sich so in dieser queeren Universum irgendwie bewegen. Damals so zu gucken, okay, wie war das denn damals so? Was habe ich denn da so gedacht und so? Und da ist mir gerade so eingefallen, dass eigentlich, ohne dass ich das zu dem Zeitpunkt schon großartig alles auseinanderhalten konnte und differenzieren konnte oder dass er mir auch einfach nicht so wichtig war, so was ist jetzt eigentlich Frau sein und was ist irgendwie weiblich sein und was ist feminin sein und was ist Weiblichkeit und sowas alles oder was ist auch lesbisch sein zum Beispiel oder sowas oder was ist hetero sein oder was auch immer, gibt es sowas wie Bisexualität, blablabla, diese ganze Suppe so, ja, das ist halt irgendwie, ich glaube, dass es zumindest bei mir so relativ doll so war und vielleicht ging das auch oder geht es auch anderen so, dass so dieses ganze dass somit alles, was ich zumindest so mit Weiblichkeit zu dem Zeitpunkt verknüpft habe, also so dieses ganze, also diese ganzen Bilder zum Beispiel, von denen du gerade gesprochen hast, oder diese ganzen Erwartungen, die da so an einen herangetragen werden aufgrund von Weiblichkeit, oder auch, ja. Können wir gleich. Joko hat mich nicht gemeldet. Weil mir die ganzen Bilder zu undifferenziert ist. Ah ja, das können wir gleich nochmal auseinanderdröseln. Meinst du das? Ja. Ja, also ich möchte jetzt, ach, ich hole immer so weit aus und ich höre mich dann immer selber hinterher beim Podcast und denke mir, mein Gott, oh, sie hat wieder geschwafelt. Okay, ich versuche es mal kurz zu machen. Also, dass ich, dass es für mich auf jeden Fall ein Tool war oder eine Strategie war, so alles, was ich so mit Weiblichkeit verbinde, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, ne? Alles, was ich so mit Weiblichkeit verbinde, einfach erstmal abzulegen und also so ganz bewusst mich davon total zu differenzieren, mich quasi sozusagen, ich fand diesen Gedanken so relativ befreiend, dass ich mich zumindest in Momenten oder in Gesprächen oder in bestimmten Situationen versuchen kann, möglichst frei zu machen von allen Ideen, die ich so mit meiner eigenen Geschlechtlichkeit verbinde, um dann sozusagen zu gucken, okay, was bleibt dann eigentlich noch übrig an Geschlechtlichkeit, die mir gefällt oder so. Also irgendwie hatte ich so gerade so gedacht, ich glaube, ich habe tatsächlich sehr bewusst mich von so einer Idee von, was ist an mir eigentlich weiblich, total verabschiedet. Also jetzt nicht so im Sinne von so, ich habe mich jetzt davon verabschiedet und das ist jetzt weg, sondern im Sinne von, ich mache mal ein Gedankenexperiment oder so ein Gefühlsexperiment oder so oder ein Identitätsexperiment oder wie auch immer und guck mal, was dann so übrig bleibt, wenn ich so alles, was so an dem, was mir so an naturalistischen Ideen oder an biologistischen Ideen so in meinem Leben begegnet ist, was so mit mir angeblich zu tun haben soll, einfach mal versuche abzulegen, um dann mal zu gucken, was so übrig bleibt. Und bei mir ist dann relativ viel Femininität oder das, was ich damit verbinde, übrig geblieben. So. Und vielleicht ist das was, was gar nicht so selten passiert, dass so dieses, okay, mir ist da irgendwie, ne, nicht bei allen, aber bei vielleicht vielen irgendwie so, mir ist da einfach eine bestimmte Idee von Geschlecht an mich herangetragen worden, irgendwie mein ganzes Leben lang. Und, das hat was mit meinem Körper zu tun. Und ich versuche das jetzt mal, oder ich lege das jetzt mal ab. Oder ich mache mal was anderes draus, als das, was irgendwie da von mir erwartet wird oder so. Und vielleicht kannst du mal ein Beispiel sagen? Oder fällt dir das? Naja, keine Ahnung. Also ich habe halt, also... Ah, wir haben auch einen Kühlschrank. Wir haben einen Kühlschrank. Wir haben einen neuen Kühlschrank, der ist, glaube ich, ein bisschen laut auch. Ja, ich möchte jetzt irgendwie... Ich mache jetzt mal so ein Klischee, ja? Also das ist jetzt keine konkrete Person und ich möchte jetzt auch irgendwie... Also es ist jetzt wirklich was sehr Pauschales so. Aber denk mal jetzt so an zum Beispiel so Leute, die sich so in der Queerszene bewegen und als zugewiesenes Geburtsgeschlecht weiblich haben und sich androgyn bis maskulin kleiden. So. Und wo halt einfach relativ doll eingefordert wird, also davon gibt es, also in meiner Wahrnehmung relativ viele. Und wo auch irgendwie es relativ großer Konsens ist, den ich auch sehr gut finde, irgendwie, dass halt so nach einem zugewiesene Geburtsgeschlecht erstmal nicht gefragt wird. Oder dass erstmal sozusagen die Selbstidentifizierung, also dass die sozusagen mehr Gewicht hat. Und ich habe aber das Gefühl, dass es halt schon auch dazu führt, dass, was du eben auch schon mal gesagt hast, dass halt einfach die diese ganze Thematik, die da eigentlich vorher, bevor man vielleicht angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, okay, gibt es da vielleicht noch mehr als die enge Verknüpfung von Weiblichkeit und Femininität und Frausein, dass dieses ganze Thema, okay, welches Geburtsgeschlecht ist dir eigentlich zugewiesen worden und welche Konsequenzen hat das eigentlich gehabt in deinem Leben, dass das eigentlich dann eher ausgeklammert wird und auch einfach gar nicht mehr thematisiert wird. Und ich glaube, ich habe das einfach auch gemacht, ganz schön. Also auch, dass ich ja schon auch eher so die Augen zugemacht habe, erstmal davor. Also natürlich irgendwie nicht so, also ne, nicht so bewusst und auch nicht so als, okay, ich mache das jetzt und dann passiert es und dann ist es einfach weg oder so. Aber ich habe halt schon sehr bewusst erstmal, glaube ich, probiert, das in bestimmten Situationen einfach keine Rolle spielen zu lassen. Oder die ungefähr so. Ist das ein bisschen verständlicher? Das heißt, im Grunde genommen wirfst du jetzt so einer Queer-Bewegung so ein bisschen vor, dass da lauter geschichtslose Subjekte rumlaufen. Nein. So im Jetzt leben. Oder? Nein. Dann habe ich das nicht. Nein, das war nur so ein kleiner Gedankensprung. Nein, das habe ich damit nicht gemeint. Ich möchte keiner Person irgendwie unterstellen, irgendwie sich nicht mit der eigenen Vergangenheit genug auseinanderzusetzen oder so. Und vielleicht ist es ja auch gar keine Vergangenheit, weil diese ganzen Erwartungshaltungen, die gehen ja nicht weg. So, ja, ich meine, schafft man es in bestimmten Zusammenhängen, Situationen herzustellen, in denen das eine andere Rolle spielt. Nicht, dass es keine Rolle spielt, sondern dass es eine andere Rolle spielt. Ich glaube aber, dass vielleicht gerne Räume hergestellt werden würden, in denen es keine Rolle spielt. Jetzt genau was? Die Vergangenheit oder nein, das was? Weiblichkeit und Männlichkeit. Ach so, okay. Aber ich merke schon, ich fange da auch schon sehr an zu schwimmen. Also das ist alles, das ist auch sehr, sehr wirre Gedanken. Das ist alles nicht so wirklich ausgegoren, was ich hier vor mir gebe. Also findest du das, oder verstehe ich dich jetzt richtig, dass du meinst, dass eine wie auch immer geartete Queerszene oder ein queerer Raum, in dem sich jetzt irgendwie gerade ein paar queere Leute oder so befinden, dass jetzt nein, dass da zu wenig also dass die Konsequenzen von möglicherweise irgendwann mal zugewiesener Weiblichkeit bis jetzt andauern, dass da zu wenig drüber kommuniziert wird, oder findest du es okay oder nicht? Ich stelle erstmal nur eine Leerstelle fest. Also ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, sondern ich stelle erstmal nur fest, okay, das ist irgendwie ein Thema, da wird sich verdammt wenig drüber unterhalten. Mhm. Warum eigentlich? Und dann habe ich halt überlegt, okay, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich so an meiner eigenen Vergangenheit gewühlt und geguckt, das, was ich mit Weiblichkeit verbunden habe, bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben, oder bis zu einer bestimmten Phase in meinem Leben, habe ich auch dann relativ schnell erstmal versucht, irgendwie mich davon zu entfernen, um überhaupt mal zu gucken, was kommt denn eigentlich noch, wenn man das erstmal so ein bisschen außen vor lässt. Mhm. Also dass das dann genauso gut als eben eine queere Szene bietet eben den Freiraum, sich mal nicht auf dieser Ebene irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Also dass man sich eben nicht dann mit Weiblichkeit oder Männlichkeit auseinandersetzen muss, sondern nochmal mehr mit auf anderen Ebenen oder mit anderen Begriffen irgendwie sich dann identifizieren kann, auseinandersetzen kann, abgrenzen kann oder so, dass man das eben nicht über diese eben dann auch schwierige Ebene von Männlichkeit und Weiblichkeit zu machen. Also so, es muss ja eben, ist ja, also so diese Leerstelle kann ja eben dann auch wieder einen Freiraum bedeuten. Mhm. An dem Punkt. Ich glaube, für mich als Femme, um das nochmal kurz hinterher zu schieben, war es, glaube ich, für mich einfach auch so insofern ein wichtiger Schritt, um halt mal so die Tatsache, dass ich oder die ganzen Dinge, die so an Weiblichkeitsbildern und an oder an Frau Erwartungen oder keine Ahnung, die so an mich herangetragen werden oder was eben der Welt, in der ich lebe, um das sozusagen auch mal abzugrenzen vom Femme-Sein. Ich glaube, das ist, ich bin ja eine sehr große Verfechterin davon, dass halt irgendwie, dass es halt einfach wirklich ganz doll getrennt werden muss, dass die Femininität, die für mich in Femmes drin steckt, nichts mit damit oder erstmal unabhängig von, also nichts ist ja auch gefährlich, weil das würde ja bedeuten, ich würde mich über irgendwelche Strukturen stellen, über die ich mich stellen kann, aber das ist sozusagen keine direkten kausalen Zusammenhänge gibt, die in so einer naja, wie du auch schon meintest, so einer geheimnisvollen, fast magischen Seelenhormonen Chromosomen innere und äußere Organe Geschichte irgendwie verknüpft sind. Also ich würde ja einfach mal behaupten, dass, würde das jetzt mal so in den Raum stellen, dass eben weiblich und Weiblichkeit eben das ist, was natürlich ist, beziehungsweise in Klammern irgendwie was angeblich natürlich ist. Was einem dann eben auch wieder, was einem dann auch abgesprochen werden kann oder irgendwie eben. Also was halt dann wiederum nicht so fest ist, als dass es nicht auch abgesprochen werden kann, aber dann eben schon so in der Massivität, dass es dann eben gleich als irgendeine Form der Störung kommuniziert wird, weil es eben die natürliche Ordnung ins Wanken bringt oder sowas. Also ich würde da eben diese Idee von, diese Natürlichkeit oder dass Natürlichkeit irgendwie eben damit ganz eng verknüpft ist. Ja, oder es wird halt, oder man wird halt drauf festgenagelt. Das ja dann auch ganz gerne. Das ist halt sozusagen, je nachdem, wie es gerade passt, je nachdem, was gerade die Störung irgendwie gefühlt irgendwie wieder ins gerichtet. Entweder ein Bestehen darauf oder ein Absprechen. Hm. Weil für mich ist wiederum als Erfahrung eben dieses Konzept Weiblichkeit. Hat halt, also ist halt auch immer wieder irgendwie sehr unterschiedlich gewesen, weil ich sie in vielen Jahren meines Lebens dann eben nicht so durchgängig erfüllen konnte oder dann wiederum, also so klar, das ist, es stellt ja auch ein Ideal dar, weil es auch so weitreichend ist. Also irgendwie geht es zwar einerseits los bei Körperlichkeit, aber dann kommt so diese Grauzone von Verhalten zum Beispiel dazu, was ja dann irgendwie gerne mit irgendwie weiblichem Verhalten, weil in der Steinzeit so, ich meine, das ist jetzt im Fall, also so bei Männlichkeit nicht anders, so dass es eben ja auch schon so evolutionär begründet wird. Was jetzt irgendwie das typisch weibliche oder typisch männliche Verhalten sein soll. Jetzt weiß ich nicht mehr, womit ich angefangen habe. Mist. Mit Natürlichkeit. Ja, also irgendwie diese, das ist mir eben einfach nochmal so in den Sinn gekommen, einfach also alles, was als natürlich gilt. Nicht, und zwar nicht als normal. Da gehört für mich schon wieder eine größere Menge an Dingen dazu, sondern als natürlich. Tja. Da sitzen wir jetzt und kommen da ganz zu knapsen, ey. Ui, da hat Steffi jetzt aber mal was gesagt. Da hat jetzt was gesagt. Hui, ui. Kannst du es wieder zumachen? Ja, ich wollte noch mal ein bisschen Luft reinlassen. Also nur mal so irgendwie diese Ebene fest, irgendwie zu mehr oder weniger festzumachen. Das ist ja auch, also historisch natürlich immer wie alles Mögliche irgendwie sehr wandelbar, was dann irgendwie Männlichkeit und Weiblichkeit bedeutet, aber dass es eben von Natürlichkeit ist. Und diese Natürlichkeit beinhaltet dann eben auch so diese ganzen biologischen Herleitungen. Oder also so einen erweiterten Natürlichkeitsbegriff inklusive Körper und Charakter und eine bestimmte Art der evolutionären Natürlichkeit, weil das jetzt seit Zehntausenden von Jahren sich so entwickelt hat und wir können halt eigentlich jetzt nicht mehr anders. Mal ganz kurz unterbrechen, weil ich habe nämlich gerade entdeckt, dass da oben so ein Knopf ist an unserem Küchenfenster. Ich glaube, dann lässt sich nicht bewegen. Mal gucken, ob sich das irgendwie bewegen lässt. Ich hatte das schon mal zum Einzug mal getestet. Ah, okay. Aber vielleicht. Ich habe hier irgendwie so einen Lüftungsschlitz entdeckt. Aber ich glaube, es ist nur so ein bisschen. Ich glaube, es ist nicht fest. Okay. Okay. Lass das mal zu. Ich dachte, man könnte vielleicht irgendwie das Lüftungsproblem. Das Lüftungsproblem dadurch lösen, dass man halt irgendwie hier so ein bisschen den Schlitz aufmachen. Aber gut. Können uns auch weiter mit Natürlichkeit beschäftigen. Also ich habe einfach nur, also in dem Moment, in dem mir dieses natürlich Ding irgendwie in den Kopf gekommen ist, ist es zumindest etwas, womit ich mich, also das ist eben die Ebene, für, auf der dann eben für mich eine Auseinandersetzung mit Weiblichkeit funktioniert. Oder wo ich merke, okay, da geht das für mich irgendwie. Oh, ich werde es mir nicht angucken. Es ist auf allen wahrscheinlich das Gleiche drauf. Weil Marlene zumindest ist das auch. Ist jetzt ein bisschen dunkel und durch die Flasche auch echt scheiße erkennbar. Ich gucke es mir morgen nochmal an. Zwei Leute mit Cola-Flasche. Ich würde sagen, die eine Person ist weiblich. Die andere männlich. Vielleicht. Tja. Und die Auseinandersetzung damit ist dann was? Oder wozu kriegst du dann den Zugang? Wobei ich den Zugang bekomme? Indem ich mir überlege, was alles als natürlich gilt. So. Und dass es irgendwie zu Weiblichkeit zum Beispiel eben dann auch natürlich ist, dass es eine heterosexuelle Weiblichkeit ist. Also du würdest so ganz pauschal würdest du sagen, wenn es um so einen gesellschaftlichen Konsens zu Weiblichkeit geht, dann gibt es quasi keine lesbische Weiblichkeit, oder? Zum Beispiel. Ja, was zum Beispiel da so eben eine der vielen Stellen ist, an denen dann zum Beispiel Weiblichkeit abgesprochen wird, beziehungsweise es dann eine kranke Weiblichkeit ist. Also, da wurden dann eben, hat man halt zu viele Hormone irgendwie im Bauch abbekommen oder ähnliches. Also es ist natürlich nicht so klar trennbar. Oder? Es ist dann eben nicht nur dieses Absprechen, aber dann legen sich halt andere Dinge drüber. Also dann bin ich halt ein Kerl eher irgendwie. So. Okay. Also vielleicht tritt es dann eher in den Hintergrund, weil es irgendwie nicht ertragt, also weil es dann irgendwie nicht mehr funktioniert in der Logik. Was tritt in den Hintergrund? Dann die Idee von einer natürlichen Wirklichkeit. Dann muss irgendwas anderes als Erklärung her, oder dann muss irgendwie also sozusagen, es kann keine Widersprüche aushalten. Sozusagen. Es geht einfach. Weiblichkeit. Nicht. Ja, oder? Genau. Deswegen würde ich sagen, es kann keine homosexuelle Weiblichkeit geben. Es gibt bestimmt verdammt viele Lesben, die dir da widersprechen würden. Ja, ja, verdammt, verdammt viele hetero Personen. Ja, aber es geht ja jetzt gerade um das, was uns quasi als Weiblichkeit verkauft wird, oder? Ja. Um so ein Bild von Weiblichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass solange die Lesben feminin sind, oder Nein, dass das sie dann irgendwie eher als weiblich anerkannt werden. Ja, das Das funktioniert aus dem Grund nicht, weil dann wiederum natürliche Charakteristika von Frauen hinzugezogen werden, die dann sowas von nicht entscheidungsfähig oder falsch oder irgendwie wankelmütig sind. Und dann kommt wieder dieses Ding von, die männlichen Lesben sind gestört und die weiblichen Lesben sind eigentlich nur zu wankelmütig, um sich richtig festlegen zu können. Ja, genau, das und sind damit dann sehr weiblich wiederum in ihren Charakteristika. Also das gibt es ja irgendwie in verschiedenen Bereichen, so Psychoanalyse zum Beispiel, Geschichte. Und das wiederholt sich an verschiedenen Punkten. Und ich glaube, da trifft es dann ganz gut zusammen mit so einem Lesben an sich können nicht weiblich sein. Oder wenn sie weiblich sind, dann sind sie halt keine richtigen Lesben oder so. Ja. Also was ich ja interessant finde, ich weiß nicht, ob ihr das auch interessant findet, aber ich finde es ja interessant, dass man ja, dass wir ja uns eingeschlossen halt Menschen, viele Leute kennen, die sich irgendwie persönlich mit der Tatsache, mit Weiblichkeit irgendwie in irgendeinem Punkt im Leben schon mal in Verbindung gebracht worden zu sein, dass wir das ja alle drei und auch noch über darüber hinaus, also auch noch Freundeskreis und Bekanntenkreis und keine Ahnung was irgendwie, kennen wir ja verdammt viele Leute, die das irgendwie, wo das so ist. Und ich finde das total interessant, also auf so einer ganz platten Ebene, was man da so alles draus machen kann. Also wie das, wie da sich bestimmte Identitäten draus entwickeln können und das ist ja so das, ne, klar, das halt zeigt halt, okay, das kann man halt irgendwie sehr breit gefächert und betrachten, aber oder man kann eben sehr, sehr viel irgendwie damit machen, oder es ist eben auch das heißt erstmal nix und trotzdem heißt es verdammt viel. So, finde ich trotzdem. Also ich finde halt trotzdem, dass es halt obwohl die Ausdrucksweisen und also die Ausdrucksweisen und die, keine Ahnung, die Identitäten oder die Art und Weise, wie man so durchs Leben läuft, ja sehr verschieden sind und sehr sehr unterschiedlich sind, und finde ich es halt trotzdem total, gibt es halt trotzdem etwas, was das wo man halt schon auf eine bestimmte Art und Weise auch einfach miteinander verbunden ist. So. Also das finde ich halt schon sehr interessant, weil das halt ja was ist, was ja, was jetzt für uns jetzt nicht so im täglichen Leben oder auch vielleicht so im politischen Aktivismus oder so oder in den Diskussionen nicht so eine große Rolle spielt, aber ja in anderen Diskussionen oder politischen Zusammenhängen sehr wohl eine sehr große Rolle irgendwie schon gespielt hat oder auch spielt so irgendwie, wo ja auch ganz viel Bonding drüber betrieben wird in bestimmten politischen Zusammenhängen über dieses Weiblichkeitsding. Egal, wie unterschiedlich diese Weiblichkeit sich dann ausdrückt, oder was da draus gemacht wurde, um es mal nicht irgendwie also finde ich es halt interessant, dass es wird halt nicht so viel thematisiert, aber es ist halt eben trotzdem da. Also ich meine, es gibt halt einfach einen bestimmten Pool an Erfahrungen, der wahrscheinlich sehr viel damit zu tun hat, dass mit der eigenen Person Weiblichkeit in Verbindung gebracht wurde oder wird. Wobei ich da ja sagen würde, da sollte es vielleicht dann doch schon nochmal so ein bisschen mehr zum Vorschein kommen oder beguckt werden oder so, weil ich schon eigentlich nicht davon ausgehe, dass, wenn man sich das jetzt genauer anguckt, was da an Konfrontationen mit Weiblichkeit stattgefunden hat, dass die so vergleichbar sind. Nee, ich würde auch nicht sagen, dass das so eine 1:1 Geschichte ist. Also, dass man sozusagen nur, weil zwei Personen mit Weiblichkeit verknüpft werden oder wurden, sie garantiert einen gewissen gemeinsamen Erfahrungshintergrund haben oder so. Aber ich finde auch, dass es, also erstens, dass wenn man nur genug Leute zusammenschmeißt, irgendwie man wahrscheinlich schon Ähnlichkeiten finden wird. Erstens. Und zweitens, dass es irgendwie mitschwingt. Also ob man, also auch wenn man erstmal davon, auch wenn man sozusagen, wenn man mal genauer hinguckt, wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele Ähnlichkeiten finden wird, schwingt halt die Thematik mit, finde ich. Ich finde es extrem schwer, das auszublenden, und die Frage ist halt auch, ob das überhaupt notwendig ist, das auszublenden. Was jetzt genau auszublenden? Na, die Tatsache, dass Leute mit Weiblichkeit verbunden wurden oder werden. Ja, aber du weißt ja nicht, inwiefern Leute mit Weiblichkeit verbunden werden, oder? Nein, aber ich merke ja, dass ich in meinem täglichen Leben innerhalb und außerhalb meines queeren Wohnzimmers, also ich bestehe einfach nicht nur aus Queer-Zusammenhängen, und selbst das wäre noch nicht mal, also ne, selbst da würde ich das noch nicht mal ausschließen, dass ich ja in einen bestimmten Topf geworfen werde oder mich auch in diesem Topf bewege und damit irgendwie umgehen muss, und dass es einfach nicht einfach wegzunehmen ist, und dass es halt dass der Rahmen wahrscheinlich nicht sehr eng ist, nicht so eng, wie das gerne gesehen wird, aber dass er jetzt auch nicht so komplett überhaupt nicht existiert. Aber da würde mich schon interessieren, was der Rahmen jetzt genau ist. Ja, ich denke das auch, Jürgen, dass also so was so Kontext auch angeht oder so, dass eben da dann eben doch ziemlich schnell klar wird, dass eben diese Natürlichkeit, die dem Ganzen unterliegt, dann doch sehr, sehr schnell sehr, sehr abhängig von vielen anderen Momenten auch noch ist. Also so von jetzt kommt die ganzen. Ja, was halt so, genau, das Intersektionalitätsding irgendwie, was irgendwie. Welche Farbe hat meine Haut? In was für einer sozusagen gesellschaftlichen Klasse kann ich zugeordnet werden? Oder also irgendwie bin ich irgendwie auch aufgewachsen? Wie wird mein Körper irgendwie bezeichnet oder irgendwie gelesen, ob er jetzt irgendwie als behindert markiert ist oder so. Da stößt diese ganze diese Natürlichkeitsidee ganz schön schnell an Grenzen, weil da dann auf einmal doch ganz schön viele Unterschiede auch gemacht werden. Auch auf der Ebene von Weiblichkeit, würde ich sagen. Mhm. Würde ich mal so behaupten. Das ist die Frage. Ob das dann nicht doch noch ein Maßstab ist. Aber so erfahrungsgemäß gibt es auch innerhalb dieser Natürlichkeitsvorstellung nochmal bestimmte Normen, die von bestimmten Gesellschaftspositionen aus nochmal stärker geprägt wurden. Also dass es eben dann ein Weiblichkeitsbild gibt, das eben eher nach einer weißen, bürgerlichen, als gesund markierten Norm irgendwie markiert ist, und oder also so, dass so ein hegemoniales, irgendwie wirkmächtiges Bild gibt, was Weiblichkeit sein soll, und das damit dann wiederum, ja, das ist dann eben die Frage, ob dann nicht doch alle, egal was wiederum deine unterschiedlichen Hintergründe und Erfahrungen sind, die irgendwie sich, also so, die du mitbringst, ob es dann nicht tatsächlich diese gleichen Bilder sind, mit denen man konfrontiert wird. Also du würdest jetzt zum Beispiel sagen, sowohl eine weiße Frau als auch eine schwarze Frau müssen sich in Bezug zu einem Bild von weißer Weiblichkeit setzen. Was ja an sich schon mal ist. Und damit sind es dann wieder, kann man schon auf irgendeiner Ebene ein Bonding herstellen. Wenn weiße Frauen so weit kommen, dass sie so reflektiert über ihr Weißsein nachdenken, dass sie auf der Ebene ein Bonding betreiben wollen. Ja, das ist schwierig mit dem. Ich glaube zu dem, also mit dem Bonding, das würde ich nicht sagen. Da gibt es zu viele Momente dazwischen, an denen das irgendwie sich das aufsplittet. Also ich glaube, ich habe, also ich kann das tatsächlich nicht beantworten, ob es sowas gibt, aber ich merke, dass ich ein Problem damit habe, das so zu verallgemeinern. Und ich glaube, ich würde mich eher auf Situationen lieber beziehen. Mhm. Okay, dann habe ich eine Situation. Gut. Ich mach mal eine Situation, genau. Was mir zum Beispiel einfällt, weil es gerade Thema war, ich habe mich mit einer Person unterhalten, die vermute mal, dass sie auch bei ihrer Geburt weiblich markiert worden ist, so. Und wir bewegen uns beide in so einem Technik-Kontext und wir haben uns darüber ausgetauscht, dass halt irgendwie es einfach immer wieder auch total schwierig ist, irgendwie in diesem Technik-Ding, in dieser Technik-Welt, was einfach sehr männlich markiert ist, dass wir da regelmäßig an Grenzen stoßen. Und regelmäßig an auch gerade weil wir dann irgendwie vielleicht auch beide noch über so Geschlechterverhältnisse nachdenken oder so, oder das irgendwie versuchen zu reflektieren, da einfach schon so über so eine Geschlechtlichkeit halt, dass wir einfach merken, okay, da gibt es halt einfach regelmäßig Situationen, in denen das Thema ist. In denen die Tatsache, dass wir als weiblich gelesen werden, und wir sind wirklich in unserer Ausdrucksweise sehr unterschiedlich, machen auch total unterschiedliche Sachen, sondern wirklich nur erstmal so weiblich Technik, so, ja. Dass es da trotzdem irgendwie, dass wir da trotzdem ähnliche Erfahrungen machen. Und wir da beide auch das Gefühl haben, oder uns relativ sicher sind, dass das einfach was damit zu tun hat, dass wir als weiblich markiert da uns bewegen drin. So. Sowas meine ich halt mit, okay, es gibt halt einfach gemeinsame, es gibt halt vielleicht sowas wie einen Erfahrungspool irgendwie. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoller ist, das dann an solchen Situationen festzumachen. Kann ja sein, dann aber von der Situation auszugehen oder von, dann gibt es ja auch noch irgendwie, da muss man ja dann auch noch Sachen bedenken, wie wer kommt denn eigentlich als weibliche Person in so eine Situation, in der sie dann mit Technik zu tun hat, oder welchen möglicherweise weiblich oder auch männlich zugeordneten Personen ist schon einfach mal der Zugang zu solchen Situationen verbaut oder so. Ja, natürlich. Ich will das ja auch überhaupt nicht, ich will das ja jetzt auch nicht komplett loslösen davon, aber es ist ja trotzdem auch wichtig, solche Situationen nicht als Einzelsituationen zu betrachten, sondern auch dann irgendwie zu gucken, okay, gibt es da vielleicht eine Struktur? Ist da vielleicht eine Struktur dahinter? Ist das, liegt das jetzt, das liegt ja vielleicht dann doch einfach auch einfach dann daran, dass wir weiblich markiert sind. Auch wenn es sozusagen natürlich noch andere Dinge gibt und ich jetzt nicht von diesen beiden Fällen oder so, oder auch wenn da 50 stehen und sagen, so, ne, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, würde ich dann trotzdem nicht von dem immer sprechen, aber trotzdem von irgendeiner Art von Struktur, die ja auch nicht total wenig dimensional ist, sondern einfach wahnsinnig vielschichtig, gibt es eben trotzdem Dinge, über die man sich da auf so einer Ebene austauschen kann. Und das finde ich halt, das meine ich halt damit. Also das natürlich kann man da noch alle möglichen anderen Faktoren mit reinzählen und dann wird es halt irgendwann doch wieder ein sehr ausdifferenziertes und sehr gar nicht mehr so zu verallgemeinerndes Bild. Aber der Alltag ist halt einfach nicht immer so ausdifferenziert und so vielschichtig und so. Und es ist ja auch total schwierig, sich immer so in völlig normalen Alltagssituationen halt so vielschichtig zu bewegen oder so. Da spielt es einfach vielleicht in so einer konkreten Situation einfach dann, gibt es dann vielleicht einfach nur sehr wenige Faktoren, die da gerade irgendwie reinspielen. Und da ist dann eben ein Faktor, der dann vielleicht nicht gerade, also oder ein wichtiger Faktor, die Tatsache, dass wir weiblich markiert sind. Oder wir haben dann festgestellt, okay, das ist wahrscheinlich einfach, hat dann wahrscheinlich was damit zu tun. So. Und mit erstmal nicht viel anderem. Also was, ja. Also ich finde es trotzdem, um das nochmal abzuschließen, ich finde es trotzdem sehr sinnvoll, dann auch solche Situationen zu begucken und von denen aus zu gucken, was es da an Strukturen möglicherweise gibt. Und was mir dazu direkt einfällt, ist, was glaube ich, das einerseits sehr spannende daran ist und andererseits, was es halt auch total kompliziert und undurchsichtig macht, ist, dass da so zwei Positionen halt so gegeneinander oder mindestens zwei Positionen gegeneinander arbeiten, nämlich einmal irgendwie so der Anspruch oder so diese Idee von weibliche Personen können inzwischen eigentlich das Gleiche machen wie männliche Personen. Also es gibt irgendwie Emanzipation und jo. Und irgendwie Frauen arbeiten auch und Frauen dürfen natürlich auch, keine Ahnung, Mathe oder... Frauen haben schon immer gearbeitet. Arbeiten im Sinne von gesellschaftlich anerkannt arbeiten mit Lohnzahlungen und so weiter. Frauen dürfen natürlich auch irgendwie sowas wie Mathematik oder Informatik studieren, dürfen sich Rechner kaufen oder auch irgendwie sich mit Technik auseinandersetzen. Und andererseits gibt es halt so dieses, was Steff vorhin angesprochen hat, so diesen Bereich des Weiblichen in Verbindung mit Natürlichkeit, der dann irgendwie wenig beguckt wird und wenig auseinandergenommen wird und wo, glaube ich, so die Verbindungen von Weiblichkeit zu Natur einfach so sehr, sehr archaisch sind. Also wo es tatsächlich dann so ganz tief irgendwie so Vorbehalte gibt von, was weiß ich, dann kommen so diese ganzen Dinger von Frauen können nicht so vieldimensional denken oder was weiß ich, was es da alles für komische Ideen gibt, die dann da irgendwie reinspielen, wenn es um Charakteristika von Weiblichkeit geht. Also da, keine Ahnung, ich hatte ja mal irgendwann in so einem Seminar dieses Buch Männer können nicht zuhören und Frauen nicht einpacken oder so auseinandergenommen. Mhm. Und die hantieren ja die ganze Zeit rum mit so evolutionsunterlegten quasi Wahrheiten über Männer und Frauen und so. Und was da halt so produziert wird an Wahrheiten, warum Frauen dieses und jenes nicht können oder besser können als Männer oder warum Männer irgendwas nicht können oder besser können als Frauen. Das sind so total, das sind ja so ganz ursprüngliche, total veraltete Sichtweisen, die dann aber plötzlich in dieser Zeit halt wieder auftauchen und plötzlich so konserviert erscheinen, wo man dann irgendwie so auch so eine total schlechte Handhabe drauf hat, die irgendwie mal zu kritisieren oder damit mal irgendwie umzugehen, weil sie halt einfach nicht mehr wirklich zu dieser Zeit passen oder sowas. Also, weißt du, was ich meine? Ja. In mir schreit nur gerade die Ex-Frauenstudien-Abiturientin auf. Weil ich wollte eigentlich nur ganz kurz einwerfen, dass es ja, was du ja vorhin auch schon mal gesagt hast, irgendwie, das ist ja so ein bürgerliches Ideal, dass Frauen nicht arbeiten. Also, das ist halt einfach. Das hat ja für einfach mal nur immer, also auch in der Zeit, in der das sozusagen, aus der das gerade gerissen wird, so diese Idee, oder gerissen wurde, oder wie auch immer, gab es ja irgendwie, wurde immer gesagt, ja, früher war das ja so, dass die Frauen nicht gearbeitet haben, das stimmt einfach nicht. Irgendwie. Es gab immer auch wahrscheinlich sogar mehr Frauen, die irgendwie auch Lohnarbeit nachgegangen sind, sobald es irgendwie diese Idee von Lohnarbeit oder dieses System irgendwie aufgekommen ist, gab es immer auch Frauen, die, und das waren wahrscheinlich sogar, also ich bin keine Historikerin, aber eher mehr als weniger. Ja, keine Frage. Ohne jetzt irgendwie so großartig auf meiner sozialistischen Vergangenheit herumzureiten irgendwie. Ich bin einfach auch in eine Gesellschaft hineingeboren worden, in der diese ganze Frauenarbeiten nicht einfach, das ist ja jetzt nicht irgendwie, okay, es war im letzten Jahrhundert, ja, aber es war halt irgendwie nicht vor meiner Geburt oder so. Oder das ist eine Zeit, die irgendwie, oder die Leute, die in dieser Zeit oder in dieser Gesellschaftsstruktur gelebt haben, leben ja immer noch. Und so. Also, ne, also das ist ja irgendwie, dass diese Idee von Frauen arbeiten nicht und bleiben zu Hause und hüten die Kinder, ist ein sehr kapitalistisches, westliches Bild, was einfach mal auch schon ganz jüngst historisch irgendwie einfach nicht existiert. Also ja, so. Klar, aber ich glaube, dass es genau das Bild ist, was halt relativ viel vom Denken beeinflusst, weil es nämlich halt dann nicht die Arbeiterklasse ist oder so, die sich einschreibt in das, was verbreitet wird. Oder es ist halt nicht die DDR-Geschichte, die sich einschreibt in das, was verbreitet wird. Ja. Sondern natürlich, mir ist klar, dass Frauen auch vorher schon gearbeitet haben, aber das wollte ich auch, mir ging es nicht um den Punkt, ob Frauen real gearbeitet haben oder nicht, sondern es geht mir darum, was an Wissen, was es an massenkompatiblem Wissen gibt über Frauen, und da haben Frauen halt irgendwie angeblich nicht gearbeitet. Genau, da können Frauen halt erst seit kurzem dieses und jenes auch machen oder so. Ja. Also das ist ja das, was an Wissen, an gesellschaftlichem Wissen über Geschlecht kursiert, ist ja was anderes als das, was es schon mal gegeben hat oder was in anderen Schichten funktioniert oder in anderen Ländern funktioniert oder was auch immer oder was nebenan irgendwie funktioniert oder. Könntest ja auch noch massiver eigentlich betreiben, was so Weiblichkeitsvorstellungen oder Ideale sind. Also sei es irgendwie Passivität. Also so irgendwie so, genau, also so, na, wie heißt das denn nochmal? Egal. oder so als westliche, so einer westlich-christlichen Ideologie, so dieses Bild von heilige Mutter, Hure. Also so, ich werde jetzt mal sehr, sehr schlimm. Heilige Mutter, Hure. Das ist eigentlich auch so ein schöner Ausspruch. Was ist denn da passiert? Heilige Mutter, Hure. Naja. Wenn ich hatte also so irgendwie so dieses so Weiblichkeitsideale, also sowas wie Mutterschaft. Das ist ein ganz deutliches Weiblichkeitsideal. Leben, Leben geben. Oh, ich sage es. Ja. Also ich meine, es sind ja auch dann so diese Massivitäten, die dann andererseits so dick aufgetragen sind, dass man zwar einerseits denkt so, ja, komm, das ist irgendwie so krass. Also so manchmal, so die massiven Sachen sind ja manchmal leichter, sich davon stellenweise abzugrenzen, als dann so kleinere, subtile Dinge. Je nachdem, aber sie greifen natürlich auch wiederum tiefer, weil es als noch viel mehr auch in einem selbst dann, also mit einem selbst so verwoben ist, dass man es einfach ganz schwer auch wieder rauskriegt, weil es einfach so ganz tief emotional drin ist. Und selbst wenn man sich davon irgendwie distanziert, ist mir egal. Zurück zur Mutterschaft. Nein, also unter anderem eben sowas wie Mutter sein und alles, was dann sich daran anknüpft, so. Also so, dass das so ein Ausgangspunkt ist, Mutter sein, und dann eben da kommt dann zum Beispiel sowas wie keine Erwerbsarbeit nachgehen als eines von Milliarden Sachen, das, was ich irgendwie an dieser Linie auch als eine Abzweigung irgendwie finden lässt, je nach Kontext. Oder schwächer sein. Ja, genau, passiv zu sein, leichter objektivierbar zu sein, also da zu einem Objekt gemacht zu werden. Auch Sexualität, eben im Bereich von Sexualität spielt irgendwie das auch eine Rolle, also sowohl Passivität als auch irgendwie ein Objekt von männlicher Sexualität sein oder so. Oder also so als irgendwie so ein Gegenpart. Ja. Ich überlege gerade noch was zu Heilige. Was da so passt. Also so, keine Ahnung. Nicht so viel Scheiß bauen. Ja. Ja, ich finde, damit ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann so in einem spirituellen, religiösen Bereich geht, dann. Ja, es ist ja eigentlich nicht. Also, so, da schwankt es ja auch zwischen irgendwie die reine Figur oder die Figur, die dann vielleicht eher über dieses Leben spenden, Leben geben, irgendwie funktioniert, als auch irgendwie das Weiblichkeit, das Beschmutzte, das Unreine, das, also so immer das Mangelhafte, bla bla bla. Also all das sind so ein ganz. Gibt immer noch ein bisschen Wein. Ja, gibt immer noch ein bisschen Wein. Ich weiß nicht, ob das besser wird. Also suchst du jetzt nach so jetzt Zeichen von dem Bild der Heiligen, oder? Nee, gar nicht. Einfach nur, da ich jetzt diese drei Heiligkeit von Weiblichkeit aufgemacht habe. Was ja auch immer schon, ich finde so wenn so Dreier-Dinge irgendwie so aufgezählt werden, dann finde ich das immer schon, ist es immer schon höchst verdächtig, irgendwie zu irgendeinem Christentum zu gehören. Ach so. Also das ist irgendwie sowas, ich finde, so Dreiteilung immer schon sehr verdächtig. Ich finde drei auch gut. Drei sind besser als zwei. Sagt das Hello Kitty Magazin. Genau, sagt das Hello Kitty Magazin. Aber gut, okay. Wie seht ihr? Möchtest du jetzt sagen, dass das Hello Kitty Magazin ein christliches Magazin ist? Nein, ich glaube, das ist eher so diese Ideologie in Form. Das irgendwie so das große Ganze, wenn so ein großes Ganzes immer in drei Teile geteilt wird. Ich glaube, dann finde ich das immer verdächtig. Immerhin, das christlich. Das ist nicht verdächtig. Immerhin wird sonst immer nur von Zweien gesprochen. Ja, bei Geschlecht zumindest. Ja, gut. Ach, es gibt auch immer noch die Abweichung. Ja, genau, das andere. Ja. Vielleicht kann man das. Männlich, weiblich, anders. Also, das, was ich eben so ein bisschen aufgezählt habe, weiß nicht, ob das auch so. Ob man sowas denn auch als Archetypen oder sowas bezeichnet. Also, weil es so. Wenn man irgendwie mit gewissen Bildern konfrontiert wird, dann sind das vielleicht so Spuren davon oder sowas. Wenn man dem dann so ein bisschen nachgeht, woher kommen denn dann jetzt diese Bilder oder woher kommen diese Vorstellungen oder diese Ideale, dass man das auch so ein bisschen darauf so ein bisschen mit zurückführen kann. Mhm. Apropos bei Mutterschaft. Habt ihr gemerkt, dem Kind ist das noch gar nicht so klar, dass das so an Weiblichkeit geknüpft ist. Mit der Mutterschaft. Das finde ich sehr lustig. Echt? Ja. Wieso? Ich glaube, der geht schon davon aus, dass er später möglicherweise auch mal Kinder kriegen kann. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall ist er sich dann nicht so ganz sicher. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht so ein großes Thema. Ich habe ja heute gelesen, Thomas Beatty ist zum dritten Mal schwanger. Ja. Der hört gar nicht mehr auf. Der hört jetzt nicht mehr auf. Jedes Jahr ein Kind. Nochmal kurz ein bisschen. Schwanger, Trans, Klatsch. Achso. Ich wollte eigentlich gerade dich fragen, Steff, ob du eigentlich auch schon mal gefragt worden bist, ob du die Mutter von dem Kind bist. Ja, wurde ich. Ach ja, okay. Das ist auch sehr, sehr lustig, weil. Ich auch. Weil sonst das Kinderthema, also was so Mutterschaft angeht, als typisch weibliches Dings irgendwie auch tatsächlich ein Thema ist, was sehr selten an mich herangetragen wird. Also an mich ja in letzter Zeit verdammt häufig. Sogar von dem Kind selbst. Ja. Ja. Verdammt häufig wird das irgendwie gerade an mich herangetragen. Also dieses klassische Familie fragt nach irgendwie. Wann ist es denn endlich soweit? Genau. Ja, aber das ist mir lustigerweise auch noch nie passiert. Was denn? In meiner Familie, dass ich da gefragt wurde. Wann du jetzt Kinder kriegst? Ja. Vielleicht ist es dann auch schon. Resigniert. Ich meine, klar, das ist natürlich dann irgendwie schon noch immer dran gebunden, auch an das Wissen darum, mit wem man gerade zusammen ist. Also, es ist fatalerweise daran geknüpft. Ich finde es auch besser, wenn es mal losgelöst davon irgendwie erfragt werden würde, aber es wird ja meistens festgemacht. Also wenn jetzt bei mir irgendwie keinen, wenn ich nicht mit einem biologisch männlichen Mann zusammen bin, von dem vielleicht auch noch irgendwie bekannt ist, dass er zeugungsfähig ist, dann wird man meistens nicht so schnell danach gefragt, wie es eigentlich so mit Kindern aussieht. Oder dann kommt dieser, sag mal, ihr seid doch schon jetzt schon länger zusammen und du kommst auch langsam irgendwie in das Alter und so, wie sieht's denn aus? Dinge, sondern das ist schon, für mich war das schon echt eine Sache, dass ich mal danach gefragt, wenn ich mal danach gefragt wurde, wie es bei mir eigentlich aussieht mit Kindern. Oder es dann eher ein Thema ist, was ich selber aufbringe. Oder schon, also in der Vergangenheit immer selbst aufgebracht habe, dass ich irgendwie sage, so, ich möchte Kinder haben. Ja, aber ich muss dafür, ja. Ja, genau das habe ich auch immer gesagt. Also so, ich möchte Kinder haben, aber auf die Schwangerschaft bin ich jetzt nicht so scharf. Es kann auch gerne irgendwie von jemandem in die Beziehung mitgebracht werden. Oder im näheren Umfeld. Oder im näheren Umfeld sein oder sowas. Das ist mir dann egal. Es kann auch gerne vom Weihnachtsmann gebracht werden. Ja. Aber bedeutet das jetzt für euch, um jetzt nochmal einen eleganten oder nicht so eleganten Schwenk zurück zum Thema zu machen, ändert sich dann was in eurer Wahrnehmung von Weiblichkeit? Oder, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du wirst in letzter Zeit jetzt quasi wegen des Kindes wahrscheinlich ziemlich häufig plötzlich als so Mutter imaginiert oder so Mutterschaft wird an dich rangetragen, findest du das dann, wird dir dann Weiblichkeit anders bewusst oder bringst du das überhaupt in Verbindung mit Weiblichkeit, Marlene? Mhm. Oder ist es zum Beispiel irritierend, wenn Leute offensichtlich auf eine Art Weiblichkeit ja referieren, wenn sie an Mutterschaft denken? Mhm. Naja gut, das ist ja jetzt eine sehr persönlich bei mir so, dass ich ja, ich wollte ja schon immer Mutter werden. Ne? Und auch das ganz unabhängig von irgendwelchen Ideen von Weiblichkeit. Also ich finde ja die Tatsache, dass ich so ganz grundsätzlich dazu in der Lage bin, schwanger zu werden, so erstmal so, fand ich ja schon immer irgendwie gut. So, und das oder ich fand schon immer die Idee gut, irgendwie mal irgendwann Mutter zu sein. Und auch da habe ich es irgendwie hingekriegt, das irgendwie nicht unbedingt mit so einer Idee von Frau sein und Weiblichkeit sein. Weiblich sein irgendwie in Verbindung zu bringen, sondern eher mit so einer, okay, das sind so die, ich bringe bestimmte Voraussetzungen irgendwie mit, die da dafür irgendwie notwendig sind. Und das finde ich gut und praktisch so. Und deswegen, also an der Stelle verbinde ich jetzt tatsächlich nicht so richtig viel. Also verknüpft sich da für mich nicht so richtig viel. Also für mich persönlich jetzt. Aber ich merke halt schon, dass ich nochmal anders mit bestimmten Themen irgendwie plötzlich konfrontiert bin. Also wenn ich dann plötzlich gefragt werde irgendwie, wann kriegst du mal ein Kind? Von so einem Kind. Mhm. Also zum Beispiel. Also wo dann eben doch relativ selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass das irgendwie, dass ich das irgendwie kann. Auch wenn dann noch nicht so ganz klar ist, wie das eigentlich alles passiert. Ich habe nämlich da eher die Idee, dass er da irgendwie schon sehr, sehr, sehr genau weiß. Oder zumindest so grob weiß, okay, da kommen bestimmte Leute in Frage. So. Wobei wir natürlich ganz brav auch schon von schwangeren Männern erzählt haben. Kann auch Männer schwanger werden. Guckt hier. Und nicht nur anderen Schwarzen. Dem Kind erzählt, dass auch Männer schwanger werden können. Jetzt haben wir Angst, dass es das in der Schule erzählt und dafür gedisst wird. Du hast Angst davor, ich ja eher nicht. Aber egal. Ja, genau. Also, nee, also also tatsächlich, um jetzt nochmal so ein bisschen auch so eine für mich doch schon relativ hochrelevante Abgrenzung zu Femininität zu machen, habe ich tatsächlich im Zusammenhang mit dieser neuen Situation merke ich, dass ich mich mit Femininität nochmal anders auseinandersetze. Mhm. So, was für Femininitätsbilder vermittle ich hier eigentlich gerade und so. Und ich merke halt schon, dass ich zum Beispiel da eher so um eher so eine Idee von, es ist verdammt viel möglich zu vermitteln, in bestimmten Situationen eher auf bestimmte feminine Attribute verzichte, auf die ich vielleicht sonst nicht so ohne weiteres verzichtet hätte. So. Dann ist es halt doch so einfach, ne? Das ist echt so ein bisschen schade. Ja. Wie so einfach, ja? Das habe ich nicht verstanden. Ja, dass man dann tatsächlich, um sowas so möglich zu machen, dass man dann tatsächlich erstmal im ersten Schritt darauf verzichten muss. Ja, oder zumindest ist es halt, also das, ja, also ich, das sind schon, also es gibt ja viele Dinge, da verzichte ich ja nicht drauf. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen soll, welche Figur in einem bestimmten Science-Fiction-Universum ich jetzt gerade darstellen möchte, dass ich dann halt mich eher dann für keine weibliche Figur entscheide, zum Beispiel. Um halt irgendwie strategisch einfach dann irgendwie für keine weibliche Figur entscheide, sondern für eine männliche, einfach um da so eine Möglichkeit offen zu zeigen, dass es einfach möglich ist, so, das offen zu halten. So. Dabei fällt mir ja ein, dass die Situation momentan bei uns zu Hause ist, dass wir jetzt gerade alle Star Wars Figuren sind. Und genau das, dass nämlich Marlene sich mit einer männlichen Figur belegt hat, oder eine männliche Figur jetzt genommen hat, hat dieses Kind erstmal in Verunsicherung gestürzt. Ja. Und da ist mir... Das war sehr lustig. Ja, das konnte er halt nicht so richtig zusammenbringen, dass halt eine offensichtlich weibliche Person sich eine offensichtlich männliche Person nimmt und die dann spielt oder verkörpert oder was auch immer. Und da musste ich dran denken, dass das, glaube ich, schon, also wenn ich das jetzt mal verallgemeiner, weiß ich nicht, ist ja nur ein Kind, weiß ich jetzt nicht, ob ich das verallgemeinern kann, finde ich das schon relativ spannend, weil ich davon ausgehe, dass zum Beispiel weibliche Kinder, Mädchen, sehr wohl das können, ja, sich mit männlichen, ja, Personen identifizieren. Ja, oder da Fall irgendwie, ja, nicht so ein Problem drin sehen, dass man als weibliche Person sich halt auch irgendwie eine männliche Rolle nehmen kann oder sowas. Ich glaube, das ist zum Beispiel, das wäre zum Beispiel vielleicht so ein Punkt, wo es so einen relativ breiten Konsens aufgrund von patriarchalen Strukturen geben könnte. Aufgrund der Tatsache, dass es für Mädchen dann doch nicht so viele Role Models gibt, die also schneller in der Verlegenheit sind, sich vielleicht irgendwie männliche Identitäten auch zu suchen, die man irgendwie spielen kann oder die in Geschichten vorkommen oder was auch immer, dass da so Geschlechtergrenzen nicht so stark sind wie zum Beispiel bei Jungs, die einfach aus einer großen Fülle von männlichen Role Models wählen können. Ja. Oder halt vielleicht auch irgendwie bei den weiblichen Role Models, die so Kindern vorgesetzt werden, würde ich vielleicht auch nicht unbedingt so sofort zugreifen. Keine Ahnung. Ja, ja, das auf also jeden das Fall. Also das fand ich heute immer ganz spannend, so zu gucken, dass ja, der da irgendwie... Also wenn ich mich irgendwie zurückerinnere, was ich an so attraktiven Figuren hatte als Kind, war das relativ gemischt irgendwie. Also geschlechtlich irgendwie jetzt nicht festgelegt. Deshalb fand ich das ganz lustig, dass er da offensichtlich erstmal das total befremdlich findet, dass eine weibliche Person sich jetzt als männliche Rolle spielen würde. Ja, Gott sei Dank nur kurz. Aber dieses Schul... Also beim Schulbeispiel zu bleiben, weil jetzt es einfach... Jetzt hängen wir doch wieder an diesem Kind so dran. Naja, es ist halt auch gerade so Alltag und gerade was Weiblichkeit angeht, halt auch nicht unrelevant oder irrelevant. Da ich ja wirklich jedes Mal, wenn ich ihn, zumindest wenn ich ihn abhole, manchmal auch wenn ich ihn bringe, von irgendeinem Schulkind irgendwie gefragt werde, ob ich jetzt ein Junge oder Mädchen bin, beziehungsweise dem, den ich die Frage auch schon mal beantwortet habe, dass ich ein Mädchen bin, was auch wirklich ein ganz neues Geschlecht seit langem, langem ist. Jetzt habe ich den Anfang schon wieder vergessen. Egal, Schule, worauf ich hinaus wollte, war, das ist jetzt zum Beispiel, es ist Winter, ich laufe mit einer Mütze rum Und wir machen es halt dann irgendwie, zumindest eines der Kinder will dann immer, dass ich Mütze abnehme. Und ich das auch schon, also das hatte ich auch schon mal gemacht und so. Und dann wir wiederum schon auf der Ebene sind, sowohl mit unserem Kind als auch mit den dann solidarisierenden Klassenkameradinnen, dass auch Mädchen kurze Haare haben können. Und ich dann auch gerade heute, glaube ich, so einen Spruch gebracht habe von irgendwie so, dass man das doch nicht an den Haaren festmachen kann. Und ich in dem Moment, als ich das schon gesagt habe, irgendwie gedacht habe so, bitte frag mich jetzt nicht, warum man das sonst nicht ja. So, und das ist eben, also ich meine, das hat eben ganz viel mit irgendwie so, ja, woran wird denn jetzt Zweiflichkeit festgemacht und in was für, also ich meine, ich bin da in dem Moment bin ich halt so total auf diese Beweislogik irgendwie eingestiegen. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt irgendwie, dass das jetzt echt schwierig wird von irgendwie so, tja. Aus der Nummer wieder so schnell rauszukommen. Ja. Ja. Ich bin das ja noch nie gefragt worden. Das sind Erfahrungen, die mir irgendwie bis jetzt noch nicht begegnet sind. Wir haben aber heute schon überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass ich meine Mütze immer abnehme. Mhm. Von vorne. Ganz sicher. Mal gucken. Setz mal ich, auf. Ich lasse ihn mal auf das nächste Mal. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich. Aber wenn ich das Kind abhole, der Tag, an dem ich das Kind abhole, spielt es sowieso Schach. Da ist sowieso nichts anderes wichtig. Aber gut. Schon wieder so ein patriarchales Spiel. Oh Mann. Außer, dass die Dame natürlich viel, viel cooler laufen kann als der Mann. Ja, eigentlich ist die Dame ist wohl mal voll cool. Die Dame ist viel wichtiger, genau. Ja, es ist halt... Der König ist nur so ein Schwächling. Ja, eigentlich schon, oder? Der König irgendwie beim Schach ist echt so ein Schwächling, der kann eigentlich nichts. Irgendwie den bewegt man auch möglichst nicht. Ne? Höchstens zum Abhauen noch kurz. Ne? Und die Dame muss es reißen, oder? Oder es ist zumindest echt ein herber Verlust, wenn sie weg ist. Ist schon sehr interessant, ja. Aber Weiblichkeit, gut. Ist also mehr so ein matriarchales Spiel vielleicht sogar. Nein, wenn der König tot ist, dann ist das Spiel vorbei. Ja. Da kann die Dame noch so cool sein. Und die Dame kann man wiederkriegen. Okay. Ja. Okay, ich nehme es zurück. Ja, nee, aber irgendwie, genau, aber tatsächlich, also Weiblichkeit in dem Sinne, damit setze ich mich tatsächlich auch in der neuen Situation jetzt nicht unbedingt so auseinander, aber ich merke schon, dass ich so eher so, was so Femininitätsbilder angeht oder so Geschlechterbilder irgendwie, dass ich da eher, aber eher auf so einer Ausdrucksebene tatsächlich und dass ich da tatsächlich schon, dass es schon, also in mir drin irgendwie auch durchaus Thema schon gewesen ist. Also, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, was für eine Art von Femininität vermittle ich hier eigentlich gerade? Oder was für eine Art von, also was für ein Geschlechterbild vermittle ich hier eigentlich gerade? Ja. Was ja wahrscheinlich auch wenn es für dich irgendwie klar um Femininität geht, im Ausdruck wahrscheinlich dann auch eher wiederum an Weiblichkeit geknüpft wird. Ja. Denn das heißt ja nicht, dass deine ZuschauerInnen jetzt auch so klar haben, dass sie das jetzt irgendwie, dass sie Femininität von Weiblichkeit haben. Ja, klar. Das, ja. Da fällt mir übrigens ein, ich habe Mist erzählt. Ich hatte gerade ja vor Weihnachten mit einem meiner blöden Arbeitskollegen ein Gespräch über Kinder bekommen und schwanger werden. Stimmt, und da war ich auch so total irritiert darüber, dass es eben damals selbstverständlich über irgendwie, dass ich so angerufen wurde als Frau. Irgendwie. Du bist doch gebärfähig. Ja. Kannst du Kinder kriegen? Willst du Kinder kriegen? Über, also so. Stimmt, du hast nur geschimpft, aber gar nicht so richtig erzählt, worum es ging. Ja, das, die Thematik an sich oder der Kontext an sich war noch mal ein bisschen ein anderer, der ist ein bisschen, da würde ich jetzt zu sehr ausholen. Wir müssen ein bisschen thematisch sehr davon sehr abweichen. Aber es war halt eben trotzdem so diese Erfahrung von. Was mir einfach sonst nicht passiert, weil mir Weiblichkeit eher abgesprochen wird. Oder dass mir nicht kommuniziert wird oder so, schwer zu sagen, selten dazu kommt, dass ich jetzt gefragt, also dass ich irgendwie gefragt werde, so du als Frau, wie ist das denn so für dich? Ging unter anderem um Verhütung und irgendwie Verantwortung irgendwie, was Gebärfähigkeit angeht. Verantwortungsvolle Gebärfähigkeit. Dieses Gespräch ging bis hin zu irgendeinem fiktiven Zeugungsakt im Büro. Das war was? Sehr skurril. Okay. Das, ja, es ging einfach so. Aber also da habe ich halt einfach auch gemerkt, wie jenseits das ist. Also es hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass ich einfach selten mit Menschen in Kontakt komme, die mich so undifferenziert ansprechen. Oder zumindest dann, dass diese Gespräche dann schon so diese Dimension einnehmen. Also so klar werde ich ganz häufig, gerade dann auf einer etwas professionelleren oder professionalisierten Ebene in mit, wenn mein Nachname benutzt wird, als Frau irgendwie angesprochen. Und das ist jedes Mal, also es fällt mir jedes Mal auf. Es ist jedes Mal ein Moment, der mir auffällt. Das kenne ich. Also, Entschuldigung, das weißt du gar nicht. Das fällt dir ein. Und das ist auf jeden Fall so ein Moment, von irgendwie da wird. Oder ich weiß einfach so, dass allein schon dieses eine Wort dann ganz viel lostritt. Oder ich fühle mich dann schon in so eine ganz ewig lange Assoziationskette hineingestellt. Und das würde ich dann als, also da würde ich dann sagen, dass da knüpfen sich dann Ideen von Weiblichkeit dran. Wobei das ja auch, ja, wobei genau diese Assoziationsketten ja dann total spannend sind, ne? Also ich wurde heute auch als Frau bezeichnet, was mir schon auch inzwischen ja eher selten nur noch passiert. Hm. Beim Zahnarzt, von der neuen Zahnreinigerin. Ach, immer diese neuen. Diese neuen immer. Ach Gott. Und das finde ich dann halt auch total spannend, was dann an Weiblichkeit überhaupt funktioniert noch. Wenn ich dann mit so einer Frau bin. Genau. Du sagst Herr. Ja, bitte. Oh, ach so. Du bist doch heute auch schon als Mutter bezeichnet worden. Genau, nein, das war gestern. Das war gestern, ah, ja. Gestern war ich Mutter, heute war ich nur noch Frau. Nur noch, siehst du, dann kam es schon. Da ist sie. Da ist sie. Die Mutter, heilige Hure. Heilige Mutter, Hure. Ja, ne? Echt. Ja, wir haben einen super Podcast. Prost, Podcast-Titel. Also das ist dann ja auch irgendwie so ein Punkt, also das war mir vorhin auch nochmal aufgefallen, als du irgendwie, Steff, du einmal meintest, dass so Weiblichkeit halt irgendwie so ein großes Feld des Ungewissen ist. Wo ich dann irgendwie gleich so denken würde, das ist halt so dieses Feld, wo es so ein Ideal gibt, wo niemand so richtig weiß, wie er oder in dem Fall sie irgendwie hinkommen soll. Wo man also quasi eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil es so dieses wirklich Weibliche irgendwie gar nicht zu erreichen gibt. Wo Marlene, du glaube ich meintest, es ist dann toll zu gucken, wer eigentlich in unserem Umfeld alles so mit Weiblichkeit zu tun hat und wo es eigentlich überall hingehen kann oder wie das eigentlich alles gefüllt wird. Wo ich dann zum Beispiel auch wiederum denke, wenn es immer noch möglich ist, dass ich als Frau angesprochen werde, dann heißt es halt auch, dass genau dieses große Unbekannte halt auch total viel möglich macht. Also was ja... Nein, ich nehm diesen Gedanken Seitensprung jetzt nochmal wieder raus. Also gerade dieses große Feld irgendwie an möglichen Weiblichkeiten kann man ja dann einerseits so einsetzen, dass man halt quasi die ganze Zeit dran scheitert. Andererseits kann man es aber auch so einsetzen, dass man es mit ganz viel eigenem Entscheiden füllen kann und immer noch, wenn man den Wert drauf legt, immer noch weiblich sein kann. Ja, ich verweise auch nochmal auf unsere Was wollen wir eigentlich für Folge? Da habe ich ja auch als irgendwie das einer meiner politischen Strategien oder Anliegen irgendwie ist eben dieses, wenn ich als Frau angerufen werde, dann denke ich eben aber auch daran, dass es eben bedeutet, dass sie dann eben, dass dann eben auch akzeptiert werden muss oder dass es eben dann bedeutet, dass ich das eben sein kann, dass ich eben das bin, was ich bin und eben trotzdem als mich als Frau bewege und dass das eben sozusagen auch geht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dann clasht es wiederum an solchen Stellen, wo Leute kommen, die Weiblichkeit dann mit so ganz ursprünglichen Themen verbinden, die dann wiederum nicht passen zu diesem großen Feld an Weiblichkeit, was man, wenn man möchte, inszenieren kann. Das war jetzt so einfach. Ne? Was ich ja als Bonding-Strategie irgendwie auch sehr markant finde. Was ich immer als sehr massives Ding erlebe, ist auch zum Beispiel das Thema Regel. Das ist ja irgendwie etwas sehr körperlich, biologisches und sowas. Darüber gibt es auch einen enormen Erfahrungspool, Austauschpool und Gesprächsstoff. Ja, das finde ich halt irgendwie auch ein ganz spannendes Feld einfach, was da so weil es irgendwie so ein Körperding halt ist, was auch immer wieder sehr alltäglich ist. Für viele. Für viele. Nee, aber was halt irgendwie was Alltägliches auch darstellt. Und eben sehr mit Weiblichkeit auch verknüpft ist. Und was da so Umgangsstrategien mit sind. Also von, man fühlt sich irgendwie aufgrund von, also man fühlt sich vielleicht so, das nenne ich jetzt eher negativ, so als queer aufgeklärt und deswegen ist es irgendwie schwierig und also deswegen spricht man lieber nicht drüber, weil es irgendwie vielleicht zu eindeutig ist oder zu vereindeutigend ist oder sowas. Das macht vielleicht Sachen auch ein bisschen kompliziert. Das meinst du? Das musst du, glaube ich, mal ein bisschen genauer erkennen. das, was Marlene meinte, vielleicht diese Leerstelle von Weiblichkeit in queeren Kontexten, an manchen Stellen in queeren Kontexten. Bezieht sich eben auch auf Körperlichkeiten. Und zwar auf so, gerade auf Körperlichkeiten vielleicht, die halt so massiv markiert sind und die so massiv auch irgendwie von Öffentlichkeit verhandelt werden, die irgendwie auch so als was ursprünglich Natürliches, Mystisches, also so, sowohl auch von feministischer Seite oder von feministischen Seiten auch verwendet werden, als irgendwie was ursprünglich Weibliches. Also was irgendwie auf jeden Fall ganz doll immer wieder in total vielen Kontexten einfach auftaucht und für irgendwas verwurstet wird. Dass es dann natürlich leichter ist, es einfach auszublenden, darüber nicht zu reden, also darüber so einen Mantel des Schweigens zu legen, weil es Dinge auch einfach mal kompliziert macht. Es macht die Dinge einfach kompliziert. wenn es darum geht, irgendwie das Geschlecht nur konstruiert ist. Und dann kommt die Regel. Ja, also ich glaube, es ist halt so, ich glaube tatsächlich, dass so ein, dass ich es halt teilweise dann für naiv halte oder sowas. Also so mit dieser, mit so einer undifferenzierten irgendwie Sichtweise, weil sich, weil dann zum Beispiel das Feld Menstruation irgendwie ein so hart umkämpftes ist, auch irgendwie, sei es mit kapitalistischen Strukturen und irgendwie sowas, dass es einfach extrem, dass ich einfach so extrem blöd finde, das auszuklammern oder leichtfertig. Aber es ist eben auch schwierig. Also so, ich, und es mir selber auch so, also ich es eben auch so nachempfinden kann, dass es irgendwie auch erst über Jahre hinweg oder es ich selber noch mal an den Punkt kam, zu merken, so, ich kann damit auch in queeren Kontexten darüber reden, ob jetzt noch so doof ist oder komisch klingt irgendwie, war es mir sehr deutlich, kam ich an diesen Punkt, an dem es mir dann sehr bewusst war, als ich mich dann das erste Mal irgendwie mit sich auch queer verortenden Leuten irgendwie über solche Themen gesprochen haben, die halt so dieses, man hat es gesagt irgendwie. Also so ganz komisch. Also ich habe auch gemerkt, da ist irgendwie, also ich kann auch nur sagen, dass ich da gemerkt habe, dass da irgendwie, dass mir das aufgefallen ist. Ja. Noch nicht mal irgendwie, ob positiv oder negativ oder sowas, sondern dass es irgendwas ist, was auf einmal mir bewusst geworden ist. Und so nicht selbstverständlich war. Aus Berlin gab es ja einen Call for Papers für ein Menstruationszine. Da musste ich auch gerade denken. Kannst gleich hinschreiben. Mir fallen dazu zwei Geschichten ein. Die erste ist sehr kurz, weil ich eigentlich nur erzählen wollte, dass ich das als einen sehr nahezu befreienden Akt empfunden habe, als ich das erste Mal sowas gesagt habe wie, er hat seine Regeln. Also das war irgendwie, das fand ich da, also mittlerweile ist es irgendwie völlig selbstverständlich, aber ne, also sowas wie er ist schwanger, aber es ist halt irgendwie, ne, das ist halt einfach schon, was Steffi eben auch schon meinte, es ist halt einfach schon auf eine bestimmte Art und Weise auch mit Weiblichkeit verknüpft und da auch irgendwie so einen Bruch herzustellen, das fand ich irgendwie, habe ich als irgendwie was Positives empfunden. Und das zweite ist, dass wo mir das immer auffällt mit dieser ganzen Menstruationsgeschichte, ist halt irgendwie auf Arbeit. Also man, ne, es kommt einfach erstmal nicht vor, ja. Es kommt einfach überhaupt nicht vor, die Tatsache, dass verdammt viele Leute, nicht alle, aber relativ viele Leute einmal im Monat etwas schlapp sind. So. Und auch einfach nicht so produktiv sind oder keine Ahnung was. Und ich habe auch immer so ein bisschen, also nicht, dass mir das schon mal so persönlich begegnet wäre, aber denke auch dann regelmäßig daran, dass es einfach in so einem kapitalistischen System als Schwäche und als unproduktiv, da ist halt irgendwie so eine bestimmte, da fällt man halt mal aus, und zwar regelmäßig so. Dass ich da immer so dran denken muss. Und gerade weil es halt irgendwie nicht eigentlich nicht vorkommt, ist es dann halt ganz lustig, weil ich hatte mal so eine Situation, wo es denn mal vorgekommen ist, so das ganze Thema im Zusammenhang mit Arbeit und Menstruation und so, wo ich einfach halt Bauchschmerzen hatte und es mir nicht gut ging und dann irgendwie eine Kollegin gefragt habe, ob vielleicht, oder irgendwie so in den Raum hineingefragt habe, ob vielleicht irgendjemand zufällig Schmerztabletten dabei hat, so, weil ich irgendwie wusste, ich muss jetzt hier noch ein paar Stunden durchhalten, so. Dann auch eine prompt was dabei hatte und wir auch so einen ganz kurzen Wortaustausch und Marke, Wirkstoff irgendwie hatten und zufällig nun gerade mein Chef auch mit im Raum war und ich hatte halt erstmal nur nach Schmerztabletten gefragt und dann hatte irgendwie ging das irgendwie und so und was irgendwie dann meinte ich halt ja irgendwie kann gerne was Stärkeres sein oder irgendwie sowas gesagt hat irgendwie und ich dann halt einfach nur kurz irgendwie so als Erklärung irgendwie so meine Hand auf meinen Bauch gehalten habe oder irgendwie so. Oder halt irgendwie das Gesicht verzerrt, irgendwie ganz kurz irgendwie so. Und in dem Moment, mein Chef, der irgendwie gar nicht in dem Büro arbeitet, hat irgendwie, das ist mir halt so aufgefallen, so fluchtartig den Raum verlassen. Das fand ich extrem lustig, irgendwie, weil ich dachte irgendwie, hä? Also das kommt wirklich so wenig vor, ja, das ist irgendwie, das ist halt einfach total geclasht irgendwie so, diese Situation von, okay, das, ja, es existiert halt, ne, und ich vertrete da ja auch wirklich auch immer sehr doll so, und mir ist das auch sehr wichtig schon immer gewesen, so, dass, nein, ich bin nicht krank. Ich bin nicht krank, das ist nicht der Punkt, so, ne? Es ist, gehört halt einfach dazu und ich muss halt leider damit leben, dass es mir halt einfach irgendwie ab und zu mal nicht gut geht und es hat aber nichts damit zu tun, dass ich krank bin, so, sondern es ist halt einfach so. Das ist halt so das eine und, das, das, und deswegen habe ich damit auch wenig Probleme oder ich versuche da halt irgendwie auch da kein großartiges Problem draus zu machen oder kein, das ist meins und das ist halt meine Strategie. Ich bin halt nicht so, das ist meins und es geht niemandem was an, sondern eher so, hey, es gehört halt dazu und es ist halt jetzt so. Und dass das dann in diesem Arbeitsumfeld halt irgendwie dann mit tatsächlich dazu geführt hat, dass da irgendwie dass dann auch wirklich so wieder dann irgendwie auch so ganz auf so einer ganz praktischen Ebene dann wirklich auch so rausgehalten wurde. Das, ne? So, das sollen die mal so unter sich machen. Ja. Ne? So, und das ist jetzt aber hier na, sehr im Team. Ja, es ist ja auch wirklich, es wird ja auch so, es ist ja, ne, ich finde halt so diese Intimität irgendwie, die soll ja auch jeder Person irgendwie gelassen sein, irgendwie so, aber ich finde eben auch wichtig, dass aber so, weil vielleicht sollte ich auch mal so Pro-Menstruationsszenen machen oder so. Also ich bin da tatsächlich irgendwie eher so der Meinung, das ist irgendwie ja, ich vertrete da tatsächlich eher so die Meinung von, oder mir geht es besser mit so, okay, es ist eben da und ich finde es auch nicht schlimm. So. Und finde das auch nichts Geheimhaltenswertes oder so. Ja, das finde ich halt auch, also so dieses, ich glaube auch, man verstellt sich damit einfach nur unnötig oder man macht sich damit unnötig schwer. Das ist einfach so, ich finde das dann in einem queeren Zusammenhang oder was ich halt irgendwie für einen queeren Zusammenhang als Umgang selbstverständlich fände, wäre einfach, dass klar ist, dass es sozusagen halt nicht irgendjemand selbstverständlich, also so, dass es halt einfach nicht selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass irgendjemand das hat. Ja. So, ja, das ist gibt, halt, das ja. gibt einfach, also so, es ist egal, und das noch, also so ist egal, ob dann diese Person irgendwie bei der Geburt irgendwie als männlich oder weiblich irgendwie zugeordnet wurde, sondern dann erstmal irgendwie ja, da einfach nicht selbstverständlich an die Sache ranzugehen. Also so, dass wenn ich mich mit einer anderen Person unterhalte, dass ich dann nicht selbstverständlich davon ausgehe, dass diese andere Person da auf irgendeine Art und Weise ähnliche Erfahrungen hat. Und da, also so, das steht halt für mich im Vordergrund. Und eben nicht, oder so, und ich finde es halt dann eher andersrum irgendwie wichtig, dass es sprechbar bleibt, weil es einfach irgendwie eine sehr, sehr spannende Sache auch ist, einfach ist, was aus diesem Thema gemacht wird. Vielleicht sollten wir nochmal einen Podcast über Menstruation machen. Wow, ja, sehr gerne. Ich mache mir einmal im Monat auch sehr viele Gedanken darüber. Also ich mache mir dann eigentlich mal eher so Gedanken darüber, ob alles am richtigen Platz ist. Ich bin ja, das ist ja irgendwie auch sehr lustig. Ja, also so... So global? Nein, also ich meine, aber du bist ja aus dem Nähkästchen geplant, der Bein ist... Also rechts, das stimmt schon alles. Hüpf! Ich bin ja wirklich, gehöre ja eher zu den unordentlichen Menschen auf dieser Welt irgendwie. Und weiß nicht, irgendwie seitdem ich ein Teenager bin und da war ich noch viel unordentlicher als jetzt, irgendwie gibt es irgendwie wirklich, das sind irgendwie Dinge, die irgendwie für mich einfach immer am richtigen Platz sein müssen. So, irgendwie, die halt irgendwie dann, ich habe halt einfach wirklich, mir geht es einfach nicht gut. Dann, und dann müssen einfach so bestimmte Dinge müssen einfach schnell greifbar sein. So, und, und das war, das glaube ich, also vielleicht habe ich, ich habe Ordnung durch Menstruation gelernt. Nein, aber ich habe durchaus festgestellt, dass es ganz sinnvoll ist, dass bestimmte Dinge einfach greifbar sind, wenn sie irgendwie nötig sind. So. Also um nochmal auf Weiblichkeit zurückzukommen, ich muss ja leider zugeben, ich habe ja keine Regel mehr. Finde ich auch total gut. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass damit so ein, schon für mich eine ziemlich dolle Verbindung zur Weiblichkeit nochmal gekappt wurde. Mhm. Tja. Aber ja, das passt so ja auch. Natürlich war es dann doch, ne? Ja. Das ist echt spannend, weil ich ja irgendwie auch schon sehr neidisch zum Teil gewesen bin auf die Tatsache, weil es auch einfach auch irgendwie... Ist mal ganz praktisch. Ist, ja, ist halt einfach erstens ganz praktisch. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich finde es nicht unpraktisch. Ich finde die Tatsache, irgendwie regelmäßig zu menstruieren, nicht unpraktisch. Ich finde es halt irgendwie einfach nur ab und zu mal ganz nervig. So. Und, oder ich finde die Tatsache an sich ja noch nicht mal nervig, sondern ich finde es einfach nervig, dass es mir nicht gut geht. So. Und dass ich einfach weiß, okay, ich bin mindestens einen Tag ausgeschaltet. So. Ich habe ja auch schon ab und zu mal gesagt, so, ach, naja, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn das jetzt irgendwie, wenn daran halt nicht so, was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, wenn da nicht so blöderweise auch noch daran gekifft wäre, so die Tatsache irgendwie nochmal schwanger zu werden, dann hätte ich auch überhaupt keine Probleme damit oder fände es irgendwie auch irgendwie durchaus irgendwie überlegenswert, dass in dem Fall halt irgendwie die Gebärmutter zu entfernen, um halt irgendwie, dann hat sich das Thema halt erledigt, soweit es geht. Und ich verbinde damit überhaupt nicht irgendwie was, Weiblichkeit. So, also damit. Irgendwie. Also eher wirklich tatsächlich so ein körperliches ist halt so. Hm. Ja, ich schon, ja. Tatsächlich. Also auch nicht global. Also mir ist schon klar, dass Weiblichkeit auch ohne funktioniert oder auch Regel ohne Weiblichkeit funktioniert. Mhm. Aber bei mir persönlich hat sich das ziemlich doll verknüpft irgendwie. Kannst du sagen, warum? Möchte ich sagen, warum? Ich glaube nicht. Aber ich fand das einfach, also ich fand einfach das Thema so ganz gut irgendwie, um zu zeigen, wie diese Schwierigkeit irgendwie mit Weiblichkeit oder diese Zusammenhänge. Was ist Weiblichkeit? Also dass Weiblichkeit so was markiert, eben dieses Komische, was dann irgendwie so leicht naturalisiert wird, was das so ausmacht oder was das dann so mit einem macht oder was für Assoziationen einfach hervorruft. Tja, wir haben jetzt auch schon relativ lange geredet, glaube ich. Ja. Das ist also eigentlich ein ganz schöner Abschluss, dass wir jetzt nicht genau wissen, ob Regel nun assoziiert ist mit Weiblichkeit oder nicht. Das ist jetzt der Abschluss? Bitte? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall assoziiert mit Weiblichkeit. Das ist ja nicht die Frage, ob das jetzt für jeden individuell so ist, sondern mehr so als Normalzustand angenommen wird. Großgesellschaftlich. Groß. Viel, viel Gesellschaft. Ja, dann lass uns doch einfach mal Musik machen. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, bisschen, ja. Irgendwie. Aber wahrscheinlich war es einfach zu schwierig mit der Weiblichkeit. Okay, ja, wir haben das Lied Walk With You von Ruin Roads. Machen wir jetzt mal, ne? Hoffentlich ist der Schnee weg, wenn wir das nächste Mal uns um diesen Rechner versammeln. Wieso? Schnee ist so schön. Ach komm, jetzt fang ich dann mal. Ich bin auch. Ich bin noch kein Mal hingefallen. Echt? Ich auch nicht. Ich bin auch noch nicht hingefallen. Ich bin nur fast hingefallen. Und ich bin einmal hingefallen, aber das hatte dann wiederum nichts mit Schnee zu tun. Stimmt, ich bin einmal hingefallen, aber dabei habe ich auch Fußball gespielt. Also ich bin tatsächlich noch gar nicht hingefallen. Dafür bin ich im Sommer von der Wespe gestochen worden. Ich finde das... Du hattest also so ein Sommerschicksal. Genau, ich hatte so ein Sommerschicksal, genau. ja. Also da, hätte ich ja nicht gedacht, ne, dass ich irgendwann mal echt da stehe und denke, es reicht jetzt langsam mal. Ne? Also, aber gut. Es schneit und schneit und schneit und schneit und schneit und es hört irgendwie nicht auf, aber irgendwann hört es wieder auf, hoffentlich. Und vielleicht ja sogar schon. Das nächste Mal. Haltet euch aufrecht. Ja. Keine Knöchelchen brechen. Kommt gut durch den Februar. Wir sehen, hören uns wieder im März. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Doesn't mean